haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Eiserne Reserve. Mein neuer Klient hieß Hauswirt. Und er gehörte zu jener Spezies, die immer dann, wenn alles rund lief, ganz vorne mit dabei waren. Und dann, wenn es nicht so lief, laut jammerten. Dies tat er minutenlang am Telefon, bis ich schließlich einwilligte, ihm zu helfen. Da drüben, das ist die Garage meines Onkels. Sieht ziemlich baufällig aus. Mein Onkel fuhr kein Auto. Die Garage stand mehr oder weniger leer. So, und Sie benutzen sie als Schließfach? Ich suchte nach einem sicheren Ort für mein Geld. Vor Jahren schon. Ich arbeitete lange genug bei einer Bank, um zu wissen, dass es eines Tages wieder zu einem Crash kommen musste. Und deshalb haben Sie in der Garage Ihres Onkels Geld gebunkert? Das ist keine schlechte Idee. Ich habe mich erkundigt, in Garagen wird viel seltener eingebrochen als in Wohnungen und Häuser. Ja, weshalb haben Sie Ihr Geld nicht einfach in ein Schließfach einer Bank gelegt? Sind Sie verrückt? Ich traue keiner Bank. Ja. Ich traue niemandem, der professionell mit Geld umgeht. Sehen Sie doch selber, Riesenverluste überall. Nur wer irgendwo Bargeld versteckt hat, hat noch eiserne Reserven. Ja, vielleicht sollte ich mich öfter in halbverfallenen Garagen umsehen. Ach, Sie sollen herausfinden, wer das Geld aus der Garage meines Onkels gestohlen hat. Vielleicht Ihr Onkel? Mein Onkel ist vor einem Monat gestorben. Ja, und wem gehört das Haus und die Garage jetzt? Seiner Tochter. Ihr traue ich es zu, alles durchwühlt zu haben. Sie haben das Geld nicht in einem Tresor versteckt. Wo denken Sie hin? Je unauffälliger das Geld versteckt ist, desto sicherer. In der Garage lag ein alter Werkzeugkasten, darin habe ich das Geld versteckt. Und wie viel? 100.000. Boah, damit könnte man sich heutzutage schon eine marode Bank kaufen. Ich habe geahnt, dass alles zusammenkrachen wird. Aber jetzt ist auch meine eiserne Reserve weg. Wie soll ich jetzt im Januar in die Karibik fliegen? Oh, unser Eins ist froh, wenn im Januar ab und zu die Sonne scheint. Sie müssen mit der Tochter reden und sie zur Vernunft bringen. Sie hat das Haus geerbt, das sollte reichen. Was will sie da noch mit meinem Geld? Die Tochter hieß Yolanda Mara und sie war damit beschäftigt, eines der Zimmer leer zu räumen. In allen Ecken stapelte sich Unrat und zwischen den Ecken lagen Kartons, Dosen und jede Menge Altpapier. Hoffentlich haben Sie einen großen Container dabei. Für Schiffscontainer sind andere zuständig. Ich habe nur ein paar Fragen dabei und die sind weder groß noch geräumig. Sind Sie vom Finanzamt? Ja, sehe ich etwa so aus. Mein Vater hat seit Jahren keine Rechnung mehr bezahlt. Bis ich einigermaßen den Überblick habe, kann es Monate dauern. Sie könnten die Erbschaft ausschlagen und mit Herrn Hauswirt in die Karibik fliegen. Ich soll mit Christian in die Karibik fliegen? Nie im Leben. Sie sind nicht gut, auf ihn zu sprechen. Er hat meinem Vater Fondsanteile angedreht, die heute kaum noch etwas wert sind. Ihr Vater hat an der Börse spekuliert. Nein, das hat er nicht. Christian hat das für ihn getan. Leider. Weshalb aber interessieren Sie sich dafür? Sind Sie einer seiner Gläubiger? Christian Hauswirt hat mich engagiert. Er hat in der Garage Ihres Vaters einen Werkzeugkasten gelagert. Und dieser ist spurlos verschwunden. Die Garage habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Sieht vermutlich genauso verheerend aus wie das Haus. Also, Sie waren nicht in der Garage, seit Ihr Vater gestorben ist. Wieso sollte ich? Mein Vater war zuletzt ein Messi. Das sehen Sie ja. Wer hatte sonst noch Zugang zu der Garage? Keine Ahnung. Christian hatte einen Schlüssel. Er hat in der Garage oft an seinem Motorrad rumgebastelt. Ja, wie viel hat Ihnen Ihr Vater vererbt? Was geht Sie das an? Nichts, nichts. Aber es interessiert mich trotzdem. Wenn alle Rechnungen bezahlt sind, dürfte nicht mehr viel übrig bleiben. Wenn das Haus nicht wäre, hätte ich die Erbschaft tatsächlich ausgeschlagen. Aber ich muss einiges investieren, um es wieder bewohnbar zu machen. Tatsächlich machten die Räume einen trostlosen Eindruck. Ich ging nach draußen und suchte meinen Klienten. Er stand in einer kleinen Kaffeebar und nippte an einem Fruchtsaft. Diese Lügnerin. Natürlich war sie in der Garage. Sie hat den Werkzeugkasten und das Geld an sich genommen. Sie behauptet, dass sie Geld ihres Vaters leichtfertig angelegt haben. Was heißt hier leichtfertig? Ja? Wir erhielten Prämien, wenn wir die Fonds an den Mann brachten. Sie sagten vorhin, dass Sie geahnt haben, dass das Finanzsystem zusammenkracht. Weshalb haben Sie das Ihren Kunden nicht gesagt? Weil ich mir nicht sicher war, wann es zum Crash kommt. Und weil ich meinen Job verloren hätte, wenn ich keine Fonds mehr vermittelt hätte. Na gut, meinen Job verliere ich so oder so, weil meine Firma vor dem Konkurs steht. Aber wer konnte schon ahnen, dass alles so schnell geht? Was ist, wenn jemand anderer in der Garage war und das Geld gefunden hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mir dieses Versteck ausgesucht, weil seit Jahren niemand in der Garage war. Ja. Früher habe ich ab und zu an meinem Motorrad rumgeschraubt, deshalb kam ich auf die Idee. Vielleicht war Ihr Onkel aus Langeweile in der Garage oder er suchte einen neuen Aufenthaltsort für all den Müll, den er sammelte. Ja, gibt es keine Möglichkeit, das Haus zu durchsuchen oder Yolanda Mara festnehmen zu lassen? Die gibt es erst, wenn Sie Anzeige erstatten. Vielleicht war es keine so gute Idee, einen Privatdetektiv zu engagieren. Meloni zu engagieren ist immer eine gute Idee. Ich schlage Ihnen einen Deal vor. 100 Franken bar auf die Hand und die Sache ist gegessen. Ich habe schon einen halben Tag damit verbracht, nach Ihrem Geld zu fahnden. Und Sie haben absolut nichts herausgefunden. Deshalb finde ich 100 Franken angemessen. Er ließ nicht mit sich handeln. Ein Schein ist immerhin besser als kein Schein. Deshalb willigte ich schließlich ein. In meinem Büro freute ich mich auf einen ruhigen Nachmittag, bis ein Mann Einlass begehrte. Philip Maloney? So steht es an der Tür. Ich arbeite für eine Versicherungsgesellschaft. Au, soll ich in Tränen ausbrechen vor Mitleid? Ich bearbeite einen Einbruchdiebstahl. Die Summe ist relativ hoch, deshalb möchten wir sichergehen, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Nur zu, wen soll ich für Sie beschatten? Also, das ist... Christian Hauswirt. Ich soll Christian Hauswirt beschatten? Nein, er hat sie als Zeugen angegeben. Als Zeugen? Ja, Moment. Sie haben gesehen, dass er in der Garage seines Onkels 100.000 Franken aufbewahrt. Hab ich das? Ja, und er sagt auch, dass Sie ihm dabei geholfen haben, den Diebstahl aufzuklären, allerdings ohne Erfolg. Ich habe ihm geraten, zur Polizei zu gehen. Ja, das hat er mittlerweile auch gemacht. Ha. Können Sie bezeugen, dass das Geld tatsächlich in der Garage war? Ich bat um eine Stunde Bedenkzeit, was der Versicherungsmensch mit hochgezogenen Augenbrauen zur Kenntnis nahm. Von einem Klienten hereingelegt zu werden, ist das eine. Dafür nur gerade einen Hunderter kassiert zu haben, etwas ganz anderes. Als ich vor dem Haus eintraf, in dem Hauswirt wohnte, sah ich viele Polizisten, was selten Gutes verheißt. Mein Klient lag tot in der Wohnung und ein Blick genügte, um zu sehen, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Da auch alle Schubladen geöffnet und durchwühlt worden waren, war der Fall für den ermittelnden Beamten Kwan... Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erstochen worden. Es sieht nach einem klassischen Raubmord aus. Und wie kam der Täter in die Wohnung? Hauswirt muss seine Mörder geöffnet haben. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Die meisten Täter und Opfer sind miteinander bekannt. Je weniger Freunde man hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, ermordet zu werden. Das sind doch gute Nachrichten für Sie, Maloney. Ihre Theorien in Ehren, aber ich ermittle lieber klassisch. Wer hatte ein Motiv für die Tat und hat dieser jemand ein Alibi? Gegen Hauswirt liefen mehrere Strafuntersuchungen. Er soll im Internet im großen Stil Waren verkauft, aber nicht geliefert haben. Ja, und er behauptet, dass ihm 100.000 Franken gestohlen wurden. Ein Privatdetektiv soll angeblich Zeuge dafür sein. Hauswirt wollte mich für seine Zwecke einspannen. Doch ich habe den Braten gerochen. Trotzdem sind Sie hier. Schuldet Ihnen der Tote vielleicht noch ein Honorar? Viel zu holen ist hier nicht. Dann werde ich aus reiner Gewohnheit weiter ermitteln. Tun Sie das, Maloney. Aber stören Sie uns nicht. Wir haben in der Wohnung Fingerabdrücke sichergestellt. Obwohl es bereits spät am Abend war, öffnete mir Frau Mara. Sie hatte eines der Zimmer im Haus freigeräumt und zur Feier des Tages ein Glas Wein getrunken. Entspannt nahm sie die Nachricht auf, die andere Menschen zu Tränen rühren würde. Christian ist tot? Ja, er wurde in seiner Wohnung ermordet aufgefunden. Und ich feiere hier das erste entmüllte Zimmer. So, ja. Sie standen sich nicht besonders nahe. Ich habe ihn nie gemocht. Er war oberflächlich und dumm, hat ständig nur über Geldanlagen geredet. Meinem Onkel hat er Anteile an einem Fonds aufgeschwatzt, der den Bach runterging. Ja. Und mir wollte er vor Jahren Anteilsscheine an einer Ferienanlage auf Costa Rica verkaufen. Eines seiner Geschäfte dürfte ihm zum Verhängnis geworden sein. Der Witz war, dass er zwar ständig über Geld redete, selber aber kaum etwas hatte. Er wollte die Versicherung betrügen und mich als Zeugen einspannen. Das sah ihm ähnlich. Hat er Ihnen von seinen Internetgeschäften erzählt? Vor einem halben Jahr fragte er meinen Vater, ob er seine Adresse verwenden dürfe. Mein Vater wollte das nicht. Mich hat er nicht gefragt. Hat die Polizei schon einen Verdacht? Ich bezweifle, dass die Polizei den Fall rasch lösen wird. Ich hingegen arbeite effizient und eifrig. Weshalb sollte ich einen Privatdetektiv bezahlen, um den Mord an einem Verwandten aufzuklären? Weil ich es wert bin. Sehen Sie das? Ja, möchten Sie Taten und Beweise? Warum nicht? Nach all dem Stress könnte ich ein wenig Entspannung gebrauchen. Wunderbar, wunderbar. Haben Sie das Bett schon freigelegt oder sollen wir uns auf dem Fußboden nahe kommen? Ich dachte eher an eine Nackenmassage. Eine Nackenmassage? Das war nur ein Scherz. Aber dürfen Privatdetektive mit ihren Klientinnen schlafen? Noch sind sie nicht meine Klientinnen. Das kann sich ändern. Ich bitte darum. Gut. Aber zuerst räumen wir noch ein Zimmer frei. Muss das denn sein? Es muss. Oder haben Sie konditionelle Bedenken? Wir sollten uns duzen, das erleichtert vieles. Wir sollten uns jetzt erleichtern. Es gibt viel zu tun. Nach getaner Arbeit folgte das Vergnügen und nach dem Vergnügen hatte ich eine neue Klientin. Frau Mara bestand darauf, mich wieder zu siezen und ich bestand darauf, länger zu bleiben, was sie aber ablehnte, da sie einen Anruf ihres Gatten erwartete, der im fernen London Geschäfte tätigte. Ich fuhr früh morgens in mein Büro und wurde bereits erwartet. Sind Sie krank? Soll ich später wiederkommen? Sie dürfen ruhig bleiben. Mir geht es gut. Ich komme wegen Christian Hauswirt. Da kommen Sie zu spät. Er ist tot. Ich weiß. Er fühlte sich bedroht. Ja, vermutlich, weil er reihenweise Leute reingelegt hat. Er hoffte, von der Versicherung einen Teil des Geldes zu erhalten, um damit abhauen zu können. Versicherungen sind nicht dämlich. Deshalb wollte er einen glaubwürdigen Zeugen. Ich habe ihm gesagt, er soll es mit einem Privatdetektiv versuchen. Sie haben mir die ganze Geschichte eingebrockt. Christian war mein Freund. Und Freunden soll man helfen. Ja, und was haben Sie mir sonst noch zu erzählen? Yolanda Mara ist ein Miststück. Sind Sie eifersüchtig oder bloß neidisch? Sie waren schon mit ihr im Bett. Das ging ja schnell. Ja, in meinem Alter darf man sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Sie war auch mit Christian im Bett. Das bezweifle ich. Die beiden mochten sich nicht besonders. Das hat sie nicht daran gehindert. Und dieses Märchen soll ich Ihnen glauben? Der Christian und die Mara, die sind aus dem gleichen Holz geschnitzt, glauben Sie mir. Ja, gut, ich glaube Ihnen. Jetzt möchte ich mich mal ein wenig unter meinen Schreibtisch legen. Christian hat Drohbriefe erhalten. Also gut. Zeigen Sie mir die Briefe. Die lagen in seiner Wohnung. Wer hat ihm gedroht? Es ging um eine Feriensiedlung. Er hat Anteile verkauft, die er gar nie besessen hat. Ja, und weshalb wurde er nicht angezeigt? Er hat das sehr geschickt gemacht. Diejenigen, die investierten, haben nur Schwarzgeld investiert. Sie hätten sich auch gleich selber anzeigen müssen. Stattdessen schicken Sie ihm lieber Drohbriefe. Wenn Sie die Namen jener Leute herausfinden, die investiert haben, finden Sie auch den Mörder. Aber von mir haben Sie das nicht. Ich gähnte. Haben Sie das nicht? Stunden später trank ich eine große Kanne Kaffee und weitere 3 Stunden später traf ich mich mit meiner Klientin. Sie trug einen viel zu großen Overall und nahm den Boden eines der geräumten Zimmer feucht auf. Wenn mein Mann mitkriegt, was gestern Nacht geschehen ist, dann möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Moment mal, wir sind uns im gegenseitigen Einvernehmen näher gekommen. Ich hatte getrunken und war nicht zurechnungsfähig. Boah, Sie waren nicht betrunken und Sie wussten ganz genau, was Sie taten. Mein Mann kennt keinen Spaß. Wenn ich ihm davon erzähle, dann... Was dann? Ja, ich lasse mich nicht von meiner Klientin bedrohen. Das mit der Klientin können Sie sich sparen. Mir ist es egal, wer Christian getötet hat. Nicht egal ist es mir, was mein Mann von mir denkt. Er denkt, dass Sie hier ein zugemülltes Haus räumen und brav auf ihn warten. So ist es. Und so soll es doch auch bleiben, oder? Von mir wird er nichts erfahren. Von mir auch nicht. Wenn wir uns auf ein Schmerzensgeld einigen können. Was für ein Schmerzensgeld. Sie haben die Situation schamlos ausgenutzt. Schamlos sind Sie und das mit Ausrufezeichen. 5.000. Okay, 1.000, weil Sie es sind. Sind Sie nicht mehr ganz bei Trost? Aber zuerst gehen wir ins andere Zimmer. Wartet da Ihr Mann auf uns? Nein, aber eine Videokamera. Ich habe alles gefilmt. Ich bezahle nicht. Sie wären der Erste. Soll ich Ihnen ein Foto meines Mannes zeigen? Sie kramte ein Foto hervor, auf dem ein Mann zu sehen war, der selbst einem Schwergewichtsweltmeister Respekt eingeflößt hätte. Offenbar rechnete sie tatsächlich damit, dass ich in ihren Erpressungsversuch einwilligte. Doch da war sie an den Falschen geraten. Gaudenz Limmacher wohnte in einer kleinen Wohnung, in einem kleinen Haus, an einer kleinen Straße. Anwesend waren außerdem zwei Hamster und ein Kleinkind. Wie ich schon sagte, die Yolanda Mare ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie der Christian Hauswirt. Dann meinst du es ernst mit der Erpressung? Das schon, aber alles andere ist ein Fake. Ach, es gibt keinen Mann, der aussieht wie ein Schwergewichtsboxer. Sie lebt seit Jahren getrennt von ihrem Mann. Und der hat sich seit Jahren nicht mehr in der Schweiz blicken lassen. Sie ist enttäuscht von den Männern und will sich an ihnen rächen. Das klingt so, als wären Sie eines der Opfer. Ich nicht, aber der Christian ist auf Sie reingefallen. Und Christians Bruder. Was? Hauswirt hat einen Bruder? Und was für einen? Das pure Gegenteil. Er ist Prediger bei einer Freikirche. Vielleicht wollte er Christian zum Christentum bekehren und die Situation ist eskaliert. Der Bruder ist harmlos. Die Yolanda hatte keine Chancen bei ihm. Und das will was heißen. Die legt die Männer reihenweise flach. Ich hatte mir etwas mehr Exklusivität versprochen. Machen Sie sich nichts daraus. Sie wird sich schon in einer Woche nicht mehr an Sie erinnern. Und das sollten Sie auch tun. Mich nicht mehr an mich erinnern, gelingt mir nur nach einer Flasche Whisky. Jeden das Seine. Ich bevorzuge Meditation. Da kann ich abheben und mein trostloses Dasein vergessen, bis der Kleine wieder brüllt. Da ich keine Lust darauf hatte, der schönen Yolanda noch einmal in die Fänge zu geraten, machte ich mich auf zum Bruder des Ermordeten. Dieser versuchte, in den Unterlagen des Toten für Ordnung zu sorgen, was sich als schwierig erwies. Wie kann man nur so leben? Diese Frage erübrigt sich mittlerweile. Ihr Bruder hat ausgelebt. Aber so geht das doch nicht. Es herrscht da keine Ordnung, keine Struktur. Man muss in sein Leben eine Struktur bringen. Struktur und der Glaube an Gott machen das Leben lebenswert. Haben Sie in seinen Unterlagen etwas gefunden, das auf den Mörder hinweisen könnte? Die Polizei hat alles durchsucht und nichts gefunden. Weshalb sollte ich etwas finden? Weil Sie Ihren Bruder besser kannten als die Polizei. Das ist zwar schön gesagt, stimmt aber nicht. Wir blieben uns fremd bis zuletzt. Sie wussten aber von seinen krummen Geschäften. Er hörte nicht auf mich. Ich hoffte, dass er eines Tages Struktur in sein Leben bringen würde. Aber jetzt ist es zu spät. Er ist ganz unstrukturiert ermordet worden. Er hat Menschen um ihr Hab und Gut gebracht. Haben Sie die Unterlagen über die Feriensiedlung auf Costa Rica gefunden? Alles erfunden. Ach. Die Siedlung existiert nicht. Christian hat von gutgläubigen Menschen über 100.000 Franken erhalten. Gibt es eine Liste der Geschädigten? Es gibt nur eine Familie, die sich an dem Projekt beteiligt hat. Familie Steinfuß. Steinfuß. Eine tragische Geschichte. Die Tochter Clara Steinfuß hat mich eines Tages aufgesucht, aus heiterem Himmel. Meine Eltern haben ihre ganzen Ersparnisse investiert in eine Ferienanlage, die nicht existiert. Ihr Bruder behauptet, dass er ebenfalls reingelegt wurde und das Geld weg ist. Sie müssen mit ihm reden. Bitte. Er hört nicht auf mich. Beten Sie. Vielleicht werden Sie erhört. Ich soll beten? Ihr Bruder ist ein gemeiner Dieb. Man sollte ihn vor Gericht stellen. Weshalb zeigen Sie ihn nicht an? Die irdische Gerechtigkeit gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen. Wir können ihn nicht anzeigen. Meine Eltern haben ihr Vermögen nie angegeben. Dann sind sie mitschuldig. Gier ist eine der schlimmsten Sünden. Sie sollten dem Weltlichen abschwören und meiner Gemeinschaft beitreten. Wenn meine Eltern das Geld nicht zurückerhalten, kann ich für nichts garantieren. Sagen Sie ihm das. Ich habe nie mehr etwas von ihr gehört. Haben Sie Ihrem Bruder von der Begegnung berichtet? Ach, er sagte, die Frau werde darüber hinwegkommen und dass er andere Probleme habe. Ja. Was ist mit den Eltern? Haben die sich auch bei Ihnen gemeldet? Nein, ich habe weder von den Eltern noch von der Tochter etwas gehört. Hat die Polizei Sie auf die Begegnung angesprochen? Ja, aber ich glaube nicht, dass Sie das ernst genommen haben. Wurde die junge Frau von der Polizei vernommen? Nein. Sie passt nicht in das Täterprofil. Ich bedankte mich und machte mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Es dauerte unendlich lange, bis ich den für den Mord zuständigen Beamten dazu brachte, sein Hinterteil zu heben und die Verdächtige aufzusuchen. Sie arbeitete in einer Fabrik. Hauswirt? Na klar kenne ich den. Er hat meine Eltern um ihre Ersparnisse gebracht. Und Sie haben Hauswirt um sein Leben gebracht. Moment mal, Loni, nicht so schnell. Die Frau passt ganz und gar nicht in unser Täterprofil. Sie müsste jünger sein, männlich, muskulös, intelligent und computerspielsüchtig. Ich bin intelligent, aber ich hasse Computerspiele. Sehen Sie mal, Loni, reine Zeitverschwendung. Sie hatte ein Motiv und sie hat vermutlich kein Alibi für die Tatzeit. Und ob ich das habe? Ich war bei meinen Eltern essen. Es gab Penne mit Erbsen, wunderbar. Zwei Zeugen, was wollen Sie mehr? Ihre Eltern decken Sie. Und wenn es umgekehrt ist, vielleicht deckt sie Ihre Eltern. Ist Ihr Vater männlich, muskulös, intelligent und computerspielsüchtig? Mein Vater kann keiner Fliege was zuleide tun. Und Ihre Mutter? Ist sie männlich, muskulös, intelligent und computerspielsüchtig? Sie sollten sich von Ihrem Täterprofil lösen und die Fingerabdrücke der Frau mit jenen am Tatort vergleichen. Ich war bei Hauswirt, das bestreite ich nicht. Aber das war vor mehreren Wochen. Es muss Zeugen geben, die Sie gesehen haben. Wir haben das überprüft, Maloney. Aber in der Tatnacht wurde niemand gesehen, der männlich, muskulös, intelligent und computerspielsüchtig ist. Ja, aber Frau Steinfuß wurde gesehen. Das behaupten Sie. Genau, Maloney. Kriegen Sie eine Provision, wenn diese Frau verhaftet wird. Erfreut das Ihre Auftraggeber? Ich ermittle derzeit ohne Auftraggeber. Es geht mir nur darum, diesen Fall abzuschließen, damit ich mich wieder schöneren Dingen zuwenden kann. Es gibt viele Männer, die mich attraktiv finden. Die Frau sieht nicht schlecht aus, Maloney. Sie müsste vielleicht etwas mehr aus sich machen. Moment. Moment, sind das Barthaare? Ich werde sie wegmachen lassen. Das ist eine Plage. Sind Sie vielleicht doch männlich, muskulent, intelligent und computerspielsüchtig? Sie blieb uns die Antwort schuldig. Bis zum Prozess wurden mehrere Zeugen gefunden, die sie in der Tatnacht gesehen hatten. Sie verweigerte dennoch die Aussage, was ihr aber auch nicht viel half. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die eiserne Reserve.